Bleiben oder gehen, fragen The Clash und das fragen auch wir hier im Kompressor, denn Facebook führt mit einem Monat Verspätung seine neuen Nutzungsbedingungen ein und das heißt unter anderem, ich kann genauer festlegen, wer meine Einträge ansehen kann. Es heißt aber auch, mehr persönlich zugeschnittene Werbung, Standortdaten, Suchwörter, Apps, vielleicht auch sogar Zahlungsdaten werden mit Werbung verbunden. Und daran gibt es viel Kritik, auch von hoher Stelle übrigens. Heute im Rechtsausschuss des Bundestages gab es eine Diskussion dazu. Widerspruch ist dabei zwecklos. Man kann nur Facebook weiter nutzen und damit zustimmen oder sich eben abmelden, wenn man das nicht will. Wie halten Sie es damit, die Kompressorhörer? Das wollen wir wissen. Sie können anrufen unter 0800 22 54 22 54. Und bereits getan hat das Ralf Lehmann aus Hamburg. Hallo, Herr Lehmann. Herr Lehmann? Ja. Ja, willkommen in der Sendung, Kompressor. Wie steht es bei Ihnen? Steigen Sie aus oder bleiben Sie dabei? Ich bin schon ausgestiegen. Und zwar, weil ich dachte, dass diese neue Regelung schon ab Januar gilt, habe ich am Silvestertag beschlossen, das Kapitel Facebook zu beenden. Mhm. Warum? Und im Nachhinein kann ich Facebook eigentlich nur dankbar sein, weil man jetzt eigentlich erst merkt, was für ein Quatsch das ist und wie viel Zeit man da verbringt und es fehlt mir nichts. Also Sie sind aber nicht wegen der neuen Nutzungsbedingungen ausgestiegen, doch? Doch. Warum da genau? Ja, ich bin ausgestiegen einfach, weil ich sowieso schon grenzwertig fand, wie weit einige Firmen die Daten durchforsten und das war eben der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen dann gebracht hat, dass jetzt eben noch mehr ausspioniert wird und noch mehr quasi, ohne dass man was dagegen tun kann, der Internetverlauf quasi, ja, Facebook gehört, wenn man so will. Mhm. Und das war letztendlich der letzte Tropfen. Also überlegt hatte ich vorher schon ein bisschen, aber das war dann so das K.O.-Signal. Und jetzt sind Sie froh, dass Sie ganz viel Zeit sparen dadurch. Vielen Dank, Ralf Lehmann nach Hamburg für diese Stimmung, tschüss. Diese Meinung. Ciao. Jetzt haben wir noch Axel Friedrich aus Berlin, rufen Sie an. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ja, wie steht's mit Ihnen? Ich habe Facebook noch nie genutzt. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Altersproblem. Also ich bin deutlich über 50. Mhm. Und sehe bei meinen jüngeren Freunden ein sehr widersprüchliches Bild. Also einige sagen, sie können nicht darauf verzichten, weil sie darüber vernetzt sind mit Hinz und Kunz. Und einige durchaus derselben Altersgruppe sagen, auch sie können darauf verzichten. Mhm. Ist ein durchwachsenes Bild. Also ich bin irgendwie sauer auf Facebook, weil es viel Kapazitäten von Sachen abzieht, die ich für sinnvoller halte. Und das, obwohl Sie gar nicht beteiligt sind, direkt? Ja, mhm. Ja. Also von Ihren Freunden? Die Energie Ihrer Freunde werden abgewürgt? Ja, abgezogen. Ja, ja. Mhm. Also das mhm. spüre ich schon. Und auch die Marktmacht, die Facebook hat bei kleinen Gewerbetreibenden, hier in der Berliner Szene, die Lokale, die ohne Facebook dastehen, die müssten ja auch zusätzliche Kapazitäten investieren. Also ich glaube, die gesamte Gesellschaft würde gesunden, wenn es Facebook einfach nicht gäbe. Vielen Dank, Axel Friedrich aus Berlin. Bitte schön. Wir schauen mal, was es an Reaktionen gibt. Wir sind ja schließlich bei Facebook, Deutschlandradio Kultur, haben dort eine Seite. Mein Kollege aus der Online-Redaktion, Andreas Buron, ist hier im Studio. Gibt es einen Kommentar dazu, ob man lieber aussteigen sollte oder lieber bleiben möchte? Ja, da gibt es verschiedene Kommentare. Ein Nutzer nimmt es mit Humor und sagt, ich werde wahrscheinlich eine Facebook-Gruppe für Facebook-Aussteiger gründen. Jemand anders sagt, ich bin freiwillig hier, also nutze ich diese Plattform, wie ich sie vorfinde und Werbung mich so weit berührt, wie ich es zulasse, kommt mir nicht ständig mit dem erhobenen Moralfinger. Hm. Eine Nutzerin sagt direkt, ich werde mich abmelden. Facebook speichert ab morgen alle Seiten, auf denen man surft oder gesurft hat, ortet ein und bombardiert dann dein Handy mit nützlicher Werbung. Alles muss man nicht für gut heißen. Also ein durchaus widersprüchliches Bild. Es gibt die eine oder die andere Meinung. Aber wir haben ja auch schon gehört, manche Leute nehmen tatsächlich jetzt diesen Anlass, um auszusteigen, beziehungsweise benutzen ihn, weil sie eigentlich schon länger vorhatten, auszusteigen. Ich frage mal in die Regie, ob wir noch einen Anrufer reinnehmen wollen. Einen haben wir noch. Ja, dann Herr Antweiler. Ja, grüß Gott. Herr Antweiler, wo rufen Sie an? Aus Wörthsee, Bayern. Aus Wörthsee, Bayern. Sie sind bei Facebook und steigen jetzt aus oder andersrum? Nein, ich bin schon die alte Generation, wo ich sehe die vielen jungen Menschen in den S-Bahnen in der Stadt. Und ich habe ja nicht umsonst gelesen, 1984, also der große Bruder lässt hier grüßen, das sagt mir mein Bauch und mein Herzgefühl. Lassen Sie mal ein politisches System kippen oder irgendwie weltanschaulich was eskalieren, dann sind die Menschen alle dran. Und die Benutzung der Kommunikation überhaupt zu kommerzialisieren, finde ich amoralisch und unethisch. Herr Antweiler, vielen Dank. Das ist ein klares Statement. Ich glaube, dem kann man kaum was hinzufügen, was Ihre Meinung zu Facebook angeht. Und ja, wir haben gefragt, bleiben oder gehen? Das waren Hörermeinungen und Facebook-Nutzermeinungen zu den Facebook-Änderungen, Nutzungsbedingungen zum 30. Januar. Das Netzwerk wird da vor allem mehr Daten für die personalisierte Werbung nutzen. Schreiben Sie uns, wenn Sie möchten, Ihren Kommentar weiterhin auf der Facebook-Seite von Deutschlandradio Kultur, denn wir bleiben einfach mal auf Facebook, das behaupte ich jetzt.